Erster der Herr zeigte mir eine Vision mit zwei Körben voller Feigen, die vor dem Tempel standen, nachdem König Nebukadrezar die Anführer und Handwerker aus Jerusalem nach Babel verschleppt hatte. Zweiter, in dem einen Korb lagen sehr gute Feigen, die wie frische Frühfeigen aussahen, während der andere Korb so schlechte Feigen enthielt, dass man sie nicht essen konnte. Dritter, dann fragte mich der Herr, was siehst du, Jeremia, worauf ich antwortete, dass ich Feigen sehe, von denen die guten hervorragend und die schlechten völlig ungenießbar sind. Vierter, daraufhin sprach der Herr erneut zu mir und erklärte mir die Bedeutung dieser Vision. Fünfter, der Herr, der Gott Israels, sagte, dass er die Gefangenen aus Juda, die er in das Land der Chaldäer geschickt hat, wie diese guten Feigen freundlich behandeln wird. Sechster, er versprach, dass er sie beschützen und in ihr Land zurückbringen wird, damit er sie dort fest aufbauen und einpflanzen kann, ohne sie wieder zu zerstören. Siebter, Gott möchte ihnen die Einsicht schenken, ihn als den Herrn zu erkennen, so dass sie sein Volk werden und er ihr Gott ist, wenn sie aufrichtig zu ihm umkehren. Achter, aber über König Zedekia und die übrigen Bewohner Jerusalems, die im Land oder in Ägypten geblieben sind, sagte der Herr, dass er sie wie die ungenießbaren Feigen behandeln wird. Neunter, er wird sie zu einem schrecklichen Beispiel für alle Königreiche machen, so dass die Menschen sie überall verspotten, beleidigen und verfluchen werden, wohin er sie auch vertreibt. Zehnter, schließlich wird er Krieg, Hunger und Krankheiten über sie bringen, bis sie vollständig von dem Land verschwunden sind, das er einst ihren Vorfahren gegeben hatte.